Automat. Schau mal, da drüben steht ein Acer Automat. Acer Automat, ey, ey, Acer Automat. Schau mal, da drüben steht ein Acer Automat. Acer Automat, ey, ey, ey. Schau mal, da drüben steht ein Acer Automat. Oh. Ace Automat.